Erst als Saulsohn Esbal erfuhr, dass Abner in Hebron getötet worden war, verlor er den Mut und ganz Israel war beunruhigt. Zweiter Saulsohn Esbal hatte zwei Männer als Anführer von Räubern. Der eine hieß Baner und der andere Reschab. Sie waren Söhne Rimmons aus Beeroth, das zum Stamm Benjamin gehörte. Dritter, die Bewohner von Beeroth waren aber nach Gittheim geflohen und lebten dort bis zum heutigen Tag als Fremde. Vierter Saulsohn Jonathan hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war und 5 Jahre alt war, als die Nachricht über Saul und Jonathan aus Jezreel ankam. Seine Wärterin nahm ihn und floh, aber in der Eile fiel er ihr herunter und wurde dadurch gelähmt. Sein Name war Meribal. Fünfter, die Söhne Rimmons aus Beeroth, Reschab und Baner, machten sich auf den Weg und drangen während der Mittagshitze in Esbals Haus ein, als er gerade seinen Mittagsschlaf hielt. Sechster, die Pförtnerin des Hauses war nämlich beim Reinigen von Weizen eingeschlafen. Deshalb schlichen sich Reschab und sein Bruder Baner hinein. Siebter, sie drangen in das Haus ein und ermordeten Esbal, während er in seinem Schlafzimmer auf dem Bett schlief. Sie schlugen ihm den Kopf ab, nahmen ihn mit und gingen die ganze Nacht durch die Araber. Achter, sie brachten Esbals Kopf zu David nach Hebron und sagten zum König, hier ist der Kopf von Esbal, dem Sohn Sauls, deines Feindes, der dich töten wollte. Aber heute hat der Herr meinem Herrn, dem König, Rache an Saul und seiner Familie gegeben. Neunter, David aber antwortete Reschab und seinem Bruder Baner, den Söhnen Rimmons aus Beeroth, ich schwöre beim Herrn, der mein Leben aus jeder Gefahr gerettet hat, 10. Den Mann, der mir die Nachricht brachte, Saul ist tot, und der dachte, er bringe eine gute Nachricht, ließ ich in Ziklag festnehmen und töten. Das war seine Belohnung für diese Nachricht. Elfter, wenn aber böse Menschen einen unschuldigen Mann in seinem Haus in seinem Bett ermorden, sollte ich euch dann nicht für seinen Tod bestrafen und euch von der Erde entfernen. Zwölfter, daraufhin befahl David seinen Leuten, die Mörder zu töten. Sie schlugen ihnen die Hände und Füße ab und hängten sie am Teich in Hebron auf. Den Kopf Esbals nahmen sie und begruben ihn in Abners Grab in Hebron.